Gartenland. Als ich mich damals für das Che entschied, ging es mir nicht um einen Garten. Ich war glücklich angesichts der unverbauten Landschaft des kleinen Flusstals, in dem es sich befindet. Und zunächst mussten die Dächer erneuert und die zerfallenden Gebäude saniert werden. Das hat gedauert. Esther hat immer wieder versucht, Gemüsebeete anzulegen. Ich habe beflissen, aber innerlich etwas widerwillig mitgemacht. Warum? Für mich als Kind war unser Garten, Laubengarten, nannten wir ihn, das Paradies, eine Welt. Und Gartenarbeit die Hölle. All dieses Umgraben und Unkrautjäten, womöglich als Strafe, war mir zuwider. Wenn schon, machte ich mich bei der Ernte nützlich, kletterte auf Kirsch- und Apfelbäume. Obstbäume habe ich hier leider nur wenige gepflanzt, dafür verschiedene Beerensträucher. Zuletzt Aronia-Beeren, die blühen weiß in vielen Vorgärten zur Zierde. Und ihre BesitzerInnen wissen oft nicht, dass die Beeren zwar etwas bitter, aber essbar sind und vitaminreicher als Cassis. Sie wachsen hier gut. Lange war kein Geld da für Pflanzen. Auch wohl zu wenig Interesse. Keine Ahnung. Mein Nichtstun erweist sich mittlerweile als ökologischer Gewinn. Hinter der Mühle dehnt sich ein sumpfiges Biotop aus, mit Fröschen und Libellen im Schilf, Weiden gedeihen am Bachufer, Holunder und Ginster klammern sich an den felsigen Grund und die beiden Eschen neben dem Haus sind zu mächtigen, gegen Nordwind schützenden Riesinnen herangewachsen. Der Teil der Wiese, auf dem wir neuerdings einen Buhlplatz und einen kleinen Teich angelegt haben, ist der sonnigste Teil des Grundstücks. Das gerät nun auch den nach Süden ausgerichteten Beeten zum Vorteil, die neu entstanden sind. Schon letztes Jahr hatten wir viele Kürbisse, Karotten, Kartoffeln, Mangold, Kohl und einen Wald voller Sonnenblumen, wo Tee eine ganze Tüte voller Samen ausgestreut hatte, weil er kein Vertrauen in deren Keimfähigkeit hatte. Nach starken Regenfällen im Herbst muss sich die überschwemmten, sehr eingesunkenen Beete wieder auffüllen mit Ginsterzweigen, Maulwurferde, Ziegenmist. Durch den Aushub für den Teich hat sich das Niveau insgesamt etwas erhöht. Es gab genug Erde für ein weiteres spiralförmiges Hügelbeet. Jedes Jahr habe ich die besten Vorsätze, unterliege dann doch blaublütigem Beinwell, Disteln und Brennnesseln, was ja zum Glück sehr bienen- und sogar menschenfreundliche Pflanzen sind. Brennnesseln gibt es das ganze Jahr über. Sie sind reicher an Proteinen als Linsen, enthalten Zink und viel Magnesium. Aus Beinwellwurzeln koche ich im Herbst Salbe. Die hilft bei Verstauchungen und Muskelzerrungen. Tee wird wieder Salat und Kohl anbauen, auch Tomaten. Samen gibt es fast nicht mehr zu kaufen. Seit Corona wird gegärtnert wie verrückt. Bald aber werden sie, fürchte ich, so wie in Frankreich bereits der Gebrauch von Brennnesseljauche untersagt war, selbstgezogenes Saatgut, womöglich sogar eigenes Gemüse verbieten, aus hygienischen oder anderen gesundheitlichen Gründen. Mit immer neuen Virusmutanten lassen sich in Zukunft auch absurde Einschränkungen begründen. So also klingt die Verschwörungsgeschichtenerzählerin in mir. Ich verstehe nicht, warum niemand auf die vielen dystopischen Horrorfilme hinweist, die vor Corona liefen. Alle mit Verschwörungen im Plot. The Matrix, der Name der Rose, etc. Wo es Verschwörungen gibt, Kennedy-Mord, Watergate, Irakkrieg, gibt es Verschwörungstheorien, pflegte Esther zu sagen. So einfach. Zur Frage cui bono, wem nützt es, riet Brecht. Die Isolation hier vor Ort mag zwar während der Seuche von Vorteil sein, und ich bin zum Glück seit langem daran gewöhnt, aber sie ist doch schwer durchzustehen, sobald sie nicht ganz freiwillig ist. Viele finden das Landleben ja neuerdings attraktiv. Die Immobilienpreise steigen sogar in dieser gottverlassenen Gegend und das Leben im Abseits erscheint plötzlich als Privileg.